Die Sanatorien für Kriegsveteranen wurden in Bezirken Südpyongan und Nordhamgyong neu errichtet. Die Sanatorien verfügen über alle Dienstleistungseinrichtungen, darunter Behandlungsräume, Fitnesscenter, Planschbecken im Innern, Spielräume und Friseursalons sowie über die Rastplätze wie Pavillon und Angelplatz. Am 3. Mai gab es die Einweihungsfeiern der Sanatorien.